in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kletage kiekte Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt, endlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit. Stellst du dir zum Stempel an, wird das Elend nicht behoben. Wer hat dir, so armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Und so kicken dir die Knochen sachte aus der Haut, und du bist in wenigen Wochen völlig abgebaut, und du kaufst dir in Palatzen für ne letzte Mark den für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Sarg. Nur nicht drängen zu den Engeln, kommst du noch zur Zeit. Holde Rationalisierung, singt dir die Gewerkschaftsführung, sind nicht zum Gelein. Stell dir vor, sieh's halber dann leicht zum Stempeln an, auch oben, denn du bleibst als armer Mann abgebaut auf hoher Brust.